Die Tochter des Kreides, die schenkt dir was Feines. Sie schenkt dir alles, was dein Herz erträumt. Jeder Meilenstein am Rhein soll dir sagen, dir allein, komm bald wieder, komm bald wieder. Lass die fremden Mägdelein mit den anderen glücklich sein, komm bald wieder zum schönen Rhein. Die Tochter des Rheines, die schenkt dir was Feines. Sie schenkt dir alles, was dein Herz erträumt. Zum Rhein flüstert der goldene Wein. Goldene Wein. Komm zum Rhein, flüstern die Mägdelein. Mägdelein. Komm zum Rhein, ruft es beim Becherklang. Becherklang. Komm zum Rhein, denn am Rhein wird die Zeit dir nicht lang. Jeder Meilenstein am Rhein soll dir sagen, dir allein, komm bald wieder, lass die fremden Mägdelein mit den anderen glücklich sein, komm bald wieder zum schönen Rhein. Die Tochter des Rheines, die schenkt dir was Feines. Wenn der Wein im Glase schäumt. Die Tochter des Rheines, die schenkt dir was Feines. Sie schenkt dir alles, was dein Herz erträumt.